Ja, ich weiß nicht, ob ich gehofft habe, schnell muss ich nicht noch. Wahrscheinlich ist es ein Foto. Boah, ich bin auf der Seite, ich bin auf der Seite. Ja, nein, so. Hey, ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Boah, ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Boah, ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Ich weiß nicht, ob ich es öffnet. Ich weiß nicht, ob ich es öffnet.